Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK, jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Heute am 19. Oktober ist mal wieder ein Studiogast im Klingding-Studio bzw. im FSK-Studio, die Musikerin Nika Sonn, auch bekannt unter dem Künstlernamen Nika Breithaupt. Sie ist aktiv auf verschiedenen Feldern. Sie veranstaltet im Golden Pudel Club die monatliche Reihe Next Time, macht Sound-Performances mit anderen Künstlerinnen und mixt live und für Tonträger. Sie wird circa ab 22.30 Uhr im Studio sein und davor als bisschen Einstimmung für eine Präsentation des Musikers Simon Steen Andersen, Musik von ihm. Simon Steen Andersen ist ein dänischer Komponist und Installationskünstler und am 27.10. 20 Uhr stellt er seine musikalische Arbeit vor im Golem Große Elbstraße 14 bei einer Präsentation des Verbands für aktuelle Musik Hamburg. Dann noch ein oder zwei Tracks von Ilja Belorukov. Ilja war vor kurzem am 10.10. beim Stark Bewölkt Konzert in der Hörbar. Er hat mir zwei CDs gegeben und davon werde ich zwei oder einen Track spielen, je nachdem, wie die Zeit reicht. Also ein umfangreiches Programm ab 22.30 Uhr Nika Sonn im Studio. Sie wird Musik mitbringen, ihre eigene und Musik, die sie inspiriert oder beeinflusst oder angeregt hat zu ihren eigenen Kompositionen. Wir werden sprechen über ihren Zugang zu dem, was sie jetzt macht und mehr dann später. Jetzt Musik von Simon Steen Andersen. Was es ist, werde ich nachher ankündigen. Das war das Stück Spin-Off für Sopransaxophon, Trompete, Akkordeon, Kontrabass, eine Komposition von 2002 von Simon Steen Andersen. Jetzt hören wir gleich Amongst, einen Ausschnitt aus diesem Stück Amongst von 2003, das ist für E-Gitarre und Orchester. Mm-hmm. vor dem nächsten Stück kurz einen Überblick über den Werdegang von Simon Steen Andersen. Simon Steen Andersen ist, ja, glaube ich, mittlerweile 36 Jahre alt. Er hat Komposition studiert an verschiedenen Orten in Dänemark, in Freiburg, Buenos Aires und Kopenhagen und war dann Hauskomponist beim Symphonieorchester in Aalborg. Er hat für verschiedene Radiosender in verschiedenen Ländern, in über 20 Ländern gearbeitet und unter anderem mit dem Ensemble Modern, das so das bekannteste Ensemble für aktuelle oder neue Musik in Deutschland, Ensemble Recherche und bei den demnächst stattfindenden bzw. jährlich stattfindenden Donaueschinger Musiktagen. Demnächst beginnen die wieder in Donaueschingen, wie der Name schon sagt. Also an verschiedenen Orten sind Kompositionen, Stücke von ihm schon aufgeführt worden und mittlerweile ist er Lehrer für Komposition in Aarhus am Jütländischen Musikkonservatorium. Zu der Kompositionsart oder Technik von Simon Steen Andersen ist vielleicht wichtig anzumerken, dass er viele seiner Kompositionen praktisch nicht den, wie das sonst bei konventionellen sowieso oder auch bei seriellen oder vielen Kompositionen in der neuen Musik üblich ist, den genauen Ton oder die genaue Zeit für eine Tondauer oder Einsatzdauer oder Einsatzabstände vorschreibt, beziehungsweise das macht er auch, aber nicht über die Tonhöhe, die also jetzt auf diesem üblichen Fünf-Linien-System notiert ist, sondern eher mehr von den Bewegungen ausgeht, die auf den Instrumenten, zum Beispiel auf dem Cello, kann man sich ja vorstellen, man hat so ein Cello in der Hand, vier Saiten, die rechte Seite ist die Tiefe, die linke ist die Hohe, dazwischen sind die zwei anderen und darauf schreibt er praktisch in seinen Kompositionen bestimmte oder schlägt bestimmte Bewegungen vor, die dann sehr genau, relativ genau, präzise beschrieben sind und dadurch ist praktisch immer so eine Art Unschärfe drin in dem, was dann als Klang oder als Ergebnis oder als Interpretations zu hören ist bei den Konzerten. Es ist nicht durchgängig so bei ihm so, dass er praktisch diese Bewegungskomposition notiert, sondern es gibt auch relativ konventionelle Notationsformen, aber es ist auf jeden Fall eine Spezialität in seiner Art zu komponieren. Jetzt hören wir das Stück Chambered Music, das von 2007, das ist ein längeres Stück, 11 Minuten. Thank you.

Chambered Music für Sampler und Orchester. Wie man hören konnte, ein Live-Mitschnitt von einem Konzert. Und es geht gleich weiter mit einem Stück für verstärkten Kontrabass. Nennt sich Next to Beside Besides. Und da das ein kürzeres Stück ist, gleich im Anschluss Ouverture Part 1 von 2008, Der zweite Track ist dann mit Guzheng, das ist ein chinesisches Saiteninstrument, Sampler und Orchester von Simon Steen Andersen.

der Beifall ist immer das etwas langweiligere bei den Musikmitschnitten. Wir kommen jetzt gleich zu dem Studiogast. Dafür müssen wir noch ein bisschen Umbau und Technisches einrichten, was dazu notwendig ist. In der Zwischenzeit spiele ich noch ein Stück, das auch eine gewisse Bedeutung hat, glaube ich, auch in der Arbeit von Simon Steen Andersen. Und zwar heißt es Runtime Error. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt und spiegelt etwas, was in der Arbeit von Simon Steen Andersen wichtig ist, nämlich die Kombination von Videoarbeiten, Videoinstallation und Live-Konzert. Das ist so eine Art auch Spezialität von der neueren Arbeit von Simon Steen Andersen, dass er das kombiniert bei Konzerten, so dass es zum Teil so ist, dass man Musiker auf der Bühne sieht, die agieren, aber gar nicht recht weiß, hört man das jetzt, was die live auf der Bühne musikalisch machen, oder hört man das, was hinter ihnen an die Wand zum Beispiel projiziert ist oder und da musikalisch gemacht wird. Also es ist praktisch auch so ein Spiel zwischen virtueller Realität und tatsächlicher Realität, die im Raum stattfindet, in einem Konzertraum. Die Orte sind vielleicht mehr so, ja, so Konzertsäle oder können auch andere Orte sein. So genau habe ich mir das nicht angeguckt. Auf jeden Fall ist es so eine wichtige Arbeit, ein wichtiger Aspekt in seiner Arbeit, dieses Mischen von Videoinstallation und Live-Performance der Musikerinnen und Musiker. Und das nächste Stück ist ein Beispiel davon. Das hat er allerdings, soweit ich das verstanden habe, selber gemacht. Meine Information ist praktisch von der Webseite entnommen, von Simon Steen Andersen, die sehr informativ ist. Einfach eingeben, Simon Steen-Andersen, kommt man auf seine Webseite, kann sich die ganzen Arbeiten und Auftritte und Konzerte und auch mindestens 10, 15 Videos angucken, die entstanden sind bei Aufführungen seiner Konzerte. Die werden dann zum Teil, denke ich, vorgestellt in der Präsentation am 27.10. im Golem, im Kino unten. Zum Schluss jetzt noch also dieses Stück Runtime Error, das eine Videoinstallation, die in Brüssel gezeigt wurde vor, ich weiß nicht genau, 4 Jahren, glaube ich. Vielleicht was ganz Wichtiges dazu zu sagen, das ist zu sehen, ist da ein Gang von einem Performer durch Kellerräume, man weiß nicht in welchem Gebäude, das ist dann so ein Splitscreen, also zwei verschiedene Ansichten gleichzeitig und eben die jeweiligen Geräusche, die beim Bespielen der Innenausstattung oder der Raumaccessoires irgendwie entstanden sind. Yeah. Zuletzt hörten wir einen Ausschnitt aus einem Quad-Video, wie der Name schon sagt, also ein Split-Video, wo vier verschiedene Ansichten von zwei Klavierspielern zu sehen sind. Das war also das kurze Feature über Simon Sten Andersen, der demnächst in Hamburg seine Arbeit vorstellen wird, am 27. im Golem ab 20 Uhr. Zum Schluss noch eine Aufnahme von Ilya Belorukov, ein junger Saxophonist aus St. Petersburg, der am 10.10. in der Hörbar gespielt hat und mir dabei danach zwei CDs gegeben hat. Eine davon sind Soloaufnahmen und davon ein Track. Und dann geht es zu dem heutigen Hauptact, dem Studiogast Nika Son, die ihre Musik mitgebracht hat und Musik, die sie ja als Einfluss vielleicht bezeichnen wird. Das werden wir gleich im Gespräch sehen oder hören. Jetzt also Musik von Ilya Belorukov. Ich kann schon jetzt ankündigen, dass Electronic Jam um 0 Uhr nicht an den Start gehen wird. Stattdessen werde ich eine Klingding-Nachtschleife einlegen. Die ist in der ersten, die ersten 40 Minuten sind es alles Stücke von Simon Sten Andersen, die wir jetzt nicht hörten. Und dann geht es weiter zu Tracks von Uri Geller, Tim Hodgkinson, San Ra, Ornette Coleman, Daniel Johnson, Gino Robert und Le Tomité und Anne Laplantine. Jetzt aber noch der kurze Track von Ilya Belorukov. Thank you. Ja, und jetzt zur Einstimmung ein Stück von Nickerson, In Between I Forgot to Think. Ja, das war ein Stück von Nickerson, die ich jetzt recht herzlich im Studio begrüße. Ich hoffe, der Titel des Tracks, In Between I Forgot to Think, hat jetzt keine Auswirkungen auf unser Gespräch. Das ist ja oft so ein bisschen so eine Stresssituation. Man sieht sich vor einem geöffneten Mikrofon. Aber ich glaube, das haben wir jetzt damit schon abgearbeitet. Okay. Also freut mich auf jeden Fall, dass du im Studio bist. Hallo. Hallo. Wir haben das jetzt gerade gehört und mir sind so verschiedene Gedanken gekommen beim Hören. was dich beschäftigt. Ich versuche es mal irgendwie so anzudeuten. Also Räumlichkeiten, also so verschiedene Raumsituationen, könnte man so sagen. Das ist ist ganz schön, dass du das gleich Raum erwähnst, weil ursprünglich war es für eine Rauminstallation gedacht. Und das war in einer Ausstellung. Ich hatte das auch im Raum spielen, aber es war leider nicht so gedacht, wie ich das ursprünglich wollte, weil eigentlich sollte das eine Dolby Surround Arbeit werden, also dass wirklich einzelne Töne aus unterschiedlichen Ecken kommen und nicht nur Stereo. Und da war ich noch, das ist eine Arbeit von Ende 2010 oder Anfang 2011, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und da habe ich mich noch gar nicht mit diesem 5.1 beschäftigt, also mit dem Dolby Surround Sache, und das war dann einfach in der kurzen Zeit nicht möglich für die Ausstellung, aber ich würde es gerne mal irgendwann machen, vielleicht auch mit einem anderen Stück, aber das war eigentlich für einen Raum gedacht, auf jeden Fall, ja. Und wie gehst du vor, wenn du das erarbeitest? Also du suchst oder findest Material, also Klänge oder Bewegungsabläufe, die einen Klang hervorrufen, oder? Ja, genau. Also ich im Grunde genommen, das hat alles mit Suchen und Finden zu tun. Also ursprünglich waren es nur Field Recordings, also rein Alltagsgeräusche, die ich verwendet habe. Mittlerweile sind auch instrumentale Stücke dazugekommen und auch meine Stimme. Und aber das, sobald ich die eben eingefangen habe, dann verwende ich die in einem Soundprogramm und in Cubase. Mit Cubase arbeite ich, und dann kann das ewig dauern, bis ein Stück fertig ist, weil ich wirklich dann mit x Spuren arbeite und Fitzel nochmal zerteile. Und das ist eine sehr langsame, und manchmal geht sie mir auch tierisch auf die Nerven, wie ich arbeite, weil ich eigentlich eine so ziemlich chaotische Person bin, aber da unglaublich perfektionistisch. Und ist manchmal eine sehr anstrengende Kombination. Ja. Ist es dann auch manchmal so, dass das praktisch, also das